Wohin Gott mich führet, will ich folgen, loben meinen Heiland Tag für Tag. Da, wo Gott mich braucht, da will ich gehen, gern trag das Kreuz und folg dem Heiland nach. Da, wo Gott mich braucht, da will ich gehen, gern trag das Kreuz und folg dem Heiland nach. Wenn die Wolken immer dunkler werden, dann vertrau ich Gott und fürcht mich nicht. Wenn die Menschen alle mich verlassen, weiß ich gewiss, mein Gott verlässt mich nicht. Wenn die Menschen alle mich verlassen, weiß ich gewiss, mein Gott verlässt mich nicht. Wenn Versuchung hart und schwer mich drücket, dann an seinen starken Arm ich flieh. Denn ich weiß, er wird sein Kind bewahren, auch in der schwersten Not nicht von mir gehen. Denn ich weiß, er wird sein Kind bewahren, auch in der schwersten Not nicht von mir gehen. Wenn der Heiland holet heim die Seinen, dann an seiner Brust ich ruhe süß. Droben wird das Perlentor sich öffnen, mit Jesus leb ich dann im Paradies. Droben wird das Perlentor sich öffnen, mit Jesus leb ich dann im Paradies.